hierüber frech geworden. Sim, Srim, Sim, Sim, Sim, Sim. Zogen sie nach Deutschlands Norden. Sim, Srim, Sim, Sim, Sim, Sim. Vorne beim Trompetenschein. Tere, tere, tere, tere, tere. Ritter, General, Feldmarschall. Tere, tere, tere, tere. Herr Quintilius Varus. Teutoburger Walde, Sim, Srim, Sim, Sim, Sim, Sim. Hui, die pfiff der Wind so kalt. Sim, Srim, Sim, Sim, Sim, Sim. Raben flogen durch die Luft. Krähen, krähen, krähen. Und es war ein Moderduft. Wie von Blut und Leichen. Wow, wow, wow, wow, wow. Wie von Blut und Leichen. Schnödreteng, Schnödreteng, Schnödreteng. Plötzlich aus des Waldes duster, Sim, Srim, Sim, Sim, Sim, Sim, brachen krampfhaft die Kirusker, Sim, Srim, Sim, Sim, Sim, Sim, mit Gott für Fürst und Vatermann, Terre, Terre, Terre, Terre, stürmten sie von Hudenbrand, Terre, Terre, Terre, gegen die Legionen, Bau, Bau, Bau, Bau, Bau, gegen die Legionen, großes Morden, Sim, Srim, Sim, Sim, Sim, Sim. Sie erschlugen die Kohorten, Sim, Srim, Sim, Sim, Sim, Sim. Nur die römische Reiter, rettete, rettete sich noch ins Land, rettete, denn sie war zu Pferde. Wow, wow, wow, wow, wow, denn sie war zu Pferde. Hoppla, hopp, hoppla, hopp, hoppla, hopp. Als die Waldschlacht war zu Ende, Sim, Srim, Sim, Sim, Sim, Sim, rieb Fürst Hermann sich die Hände, Sim, Srim, Sim, Sim, Sim, Sim, und um seinen Sieg zu weihen, Terre, Terre, Terre, Terre, lud er die Kirusker ein, Terre, Terre, Terre, Terre.